Epoden 1 bis 4 von Epoden und Oden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Epoden 1 bis 4. 1. An C. Cilnius Mäzenas. Liburner Barken lenkest du zur Macht, o Freund, der hohen Orlogschiffe hin, nicht säumig, was auch für Gefahr dem Cäsar droht, zu eignen dir, Mäzenas selbst. Was wir, da uns das Leben, wenn du überlebst, freut ist, wenn anders eine Last. Ausharren etwa nach Gebot in stiller Ruh, die nicht behaget, als mit dir. Wie? Oder selbst des Zuges Arbeit mitbestehen, wie Männern, die nicht beben, ziemt? Bestanden und durch Alpengletscher dir und durch gastlose Jähn des Kaukasus, ja, bis zum allerfernsten Saum des Niedergangs gefolgt mit unverzagter Brust. Du fragest, was ich deiner Arbeit frommen mag, unkriegerisch und wenig fest. Begleitend werd ich minder dir in Sorge sein, die mehr getrennte Herzen quält, so wie bei federloser Brut ein Vogel sitzt und mehr der Schlang an Ringelung abwesend fürchtet, keineswegs durch Gegenwart hilfreicher nahen Kindelein. Gern diesen Kampf und jeden andern kämpf ich mit, in Hoffnung deiner lieb allein. Nicht, dass der Stiergespanne mehr mein Saatenfeld mühsam mit schwerem Pfluge bauen, nicht, dass ans Kalaber trifft mein Vieh vor Sommerbrand umwandre zur Lucaner trifft, noch, dass ein Landhaus ragend mir an Tusculums Circeer Mauern schimmere. Genug und mehr hat deine Gunst mich reich gemacht. Nie werd ich sammeln, dass den Schatz wie Kremes karg in Erd ich eingrab oder wüst verlockre gleich dem Muttersohn. 2. Gebet des Alpheus. Beglückter Mann, der fern von allem Weltgeschäft wie biedres Volk des Altertums sein Vaterfeld mit eignen Stieren wohl durchpflügt, von allem Wuchersinne frei, den nicht zum Blutkampf Horngetön rauhschmetternd weckt, nicht ängstet grauser Zorn des Meers, der Markt und Richtstuhl meidet und großmächtiger Mitbürger stolze Wohnungen. Bald leitet er das aufgewachsene Rebenkind als Braut zum hohen pappelbaum bald im geschweiften tale schaut er brüllender viehschwärme rege fröhlichkeit fruchtlose zweig auch schneidet er mit krummer hipp und pfropft ein edles reis darauf bald drückt er klaren honigseim in rein geschirr bald übt er zarter schäfchen schur wenn dann sein haupt mit reifem obste schön gekränzt der herbst im fruchtgefild erhub wie selig bricht er selbst gepfropfte birnen ab und seine traub im purpurglanz zur gabe dir priapus und dir waltender silvanus der die grenzen schirmt froh liegt er jetzt von alter steineich überwölbt und jetzt auf derbem graseswuchs in hohen ufern unterdes entschlüpft der bach in wäldern girrt der vögel chor und rauschend stäubt der quellen unversiegte flut und ladet ein zum sanften schlaf doch wenn des donnergottes jahr im wintersturm platzregen gießt und flocken schneit bald hetzt mit kuppeln dort und dort er schnaubende Waldsäu ins aufgestellte Netz. Bald auf geglätteter Gabel spannt er Maschengarn, naschhaften Drosseln zum Betrug. Und den Hasen in Angst und dich, du reisender Kranich, fängt die Schling als leckre Feierkost. Ob wem nicht senket allen Harm, den Liebe nährt, so etwas in Vergessenheit? Sorgt noch ein frommes Ehgemahl auch ihrerseits für Haus und liebe Kinderchen, rasch wie die Sabiner Gattin und von Sonne braun, wie das Weib des kecken Apulos. Umhäuft mit altem Holze sie der Laren Herd, dem müden Manne zum Empfang. Schließt dann in Flechtwerk eingefascht mutvolles Vieh und melkt die straffen Euter leer. Bringt heurigen Most, der süßen Kuf entschöpft sie dar und rüstet nicht gekauften Schmaus. Nicht labten mehr Lucriner Austern mir den Gaum, des Meeres Butt und Brassen nicht. Wenn aus des Morgenlandes Flut ein Donnersturm sie her an unseren Strand verschlug. Nicht glitt ein Vogel Afrikas in meinen Bauch und kein ionischer Auerhahn, schmackhafter nieder als die Bär am fettesten Gezweig des Ölbaums ausgewählt. Als Sauerampfer meiner Wies und Malvenmus, gesunde Kost, dem schwachen Leib. Und als ein festlich Opferlamm des Terminus und ein Böcklein, abgejagt dem Wolf. Bei solcher Tafel welche Lust, das Wollenvieh zu schaun, das satt zur Stallung eilt, zu schaun wie müd die umgekehrte schar der stier heimwärts am matten halse schleift und wie arbeitsvolk des reichen hauses junger schwarm um hellbestrahlte lahren sitzt. Also geredet unser Wucher Alpheus, durchaus ein Landmann schon im Geist. Flugs trieb er ein im Monatsmittel alles Geld, am ersten drauf belegt er's neu. 3. An Mäcenas. Wer seinem Vater frevelhaft mit eigner Hand die Greiseskehl einst umgedreht, dem reichet Knoblauch, ätzender als Schierlingssaft. Ha, Schnittermagen sind von Stahl. Welch arges Gift doch raset mir die Brust herab, hat eingekochtes Natternblut in diesen Kräutern mich getäuscht? Hat zauberreich Canidia schlimme Kost gemengt? Als aus der Argonautenschar Medea einst des Führers Reiz bewunderte, da ward, bevor er fremdes Joch den Stieren band, hiermit Jason eingesalbt. Hiermit Gebeiztes schenkte sie der Afterbraut zur Rach und floh im Schlangenflug. Nicht tobte jemals so die Glut des Sirius dem ausgedochten Apuler. Nicht fraß des Ehrenkleides Brand dem Herkules die Heldenschultern zischender. Doch wenn dich jemals solch Gelust, o scherzender Mäcenas, reizet, wünsch ich dir, das Mädchen strecke deinem Kuss die Hand zur Wehr und rück im Lager bis zum Rand. 4. Auf Mänas. Wie Wölf und Lämmer von Natur der Hass getrennt, so ganz getrennt sind ich und du. Du, wohlgenarbt den Rücken vom Ibererseil, die Beine tief vom Schellenring. Ja, strotze nur auf Geld dich brüstend, stolz einher, nicht ändert Glück des Menschen Art. O, schau doch, wenn die heilige Straß entlang du schwebst, im Toga-Pomp, 6 Ellen weit, wie drehen ihr Antlitz dort und dort die Wandelnden in unverhohlener Ärgernis. Er, den der Büttel wund gestriemt im Frongericht, bis zu des Herolds Überdruß, pflügt 1000 Morgen vom Falernerfeld und tritt des Appius Weg mit Rossen hohl. Und auf den ersten Bänken sitzt er groß und breit als Ritter Otos Bill zum Hohn. Wozu so viel lastreicher Orlogschiffe denn mit ehrnen Schnäbeln angeführt, den Räuberschwarm zu dämpfen und der Knechte Tross? Da der, ja der, ist Kriegstribun. Ende von Epoden 1 bis 4.